Auf 9 to 5 und dass die S-Bahn wieder streikt. Will Pyramiden sehen im Wüstensand und auf einer Harley Richtung Sonnenuntergang. Komm, lass mich nach draußen, ich will mich verlaufen. Ich brauch keine Suite im Hotel. Ich spring auf den Laster, fahr bis Alaska. Es gibt nichts mehr, was mich noch hält. Guten Morgen, Welt! Guten Morgen, Welt! Draußen wird es hell! Guten Morgen, Welt! Ich nehm das Glück in meine Hand. Spring übern Fluss und penn am Strand. Hab fremde Münzen in mein Portemonnaie. Spiel nachts Gitarre auf der Champs-Élysées. Komm, lass mich nach draußen, ich will mich verlaufen. Ich brauch keine Suite im Hotel. Ich spring auf den Laster, fahr bis Alaska. Es gibt nichts mehr, was mich noch hält. Guten Morgen, Welt! Guten Morgen, Welt! Draußen wird es hell! Guten Morgen, Welt! Und irgendwann, da komm ich an, ich hab das im Gefühl. Und auch wenn nicht, ist halb so schlimm, dann war mein Weg das Ziel. Guten Morgen, Welt!